Tag wirst du belogen, wirst geblendet und verletzt. Vom Staat wirst du betrogen, in Angst und Not versetzt. Freiheit wird versprochen, freie Meinung nicht akzeptiert. Deine Rechte werden gebrochen, du wirst von Fremden regiert. Es gibt nur eine Lösung, das sage ich dir. Halt, halt, halt, nationaler Sozialismus, jetzt und hier. Halt, halt, eine eigene Familie hat heute keinen Wert. Frauen in die Chefetage anstatt an den Herd. Mütter werden ausgelacht und nicht mehr feiert. Das hat uns die Emanzipation gelehrt. Es gibt nur eine Lösung, das sage ich dir. Halt, halt, halt, nationaler Sozialismus, jetzt und hier. Halt, halt, halt! Der Arbeitsmarkt ist trocken, mehr Fremde strömen her. Schweizer ohne Arbeit gibt es immer mehr. Durch die Flut, die aus dem Ausland kommt, sinkt unser Lohn. Auf richtige Arbeiter ernten Sport und Hohn. Es gibt nur eine Lösung, das sage ich dir. Halt, halt, halt, nationaler Sozialismus, jetzt und hier. Halt, halt, halt. Dann Rückführung von Fremden, stopp die Scheindemokratie, Unterstützung von Schweizer Familien und Autarkie. Fordern Rückführung von Fremden, stopp die Scheindemokratie, Unterstützung von Schweizer Familien und Autarkie.